Sees erweichen. Wir haben deinen Kern. Was ist in ihre Weiche? Greif dich nicht selbst im Kern. Du lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst doch selber reden, nur dann kann keiner haben. Und deine Klasse, der war nicht das Traum. Mach es auch nur einmal steigen. Lieber barfuß drauf, lass auf ihnen drücken. Rede schon tanz, damit sie richtig packen. Verschreck sie ganz mit einem lauten Lachen. Du hast eine Taste, mit deinem Gespann. Du kommst auf so ein Verstand auf den Sand. Ich will ihre Weiche, halt dich nicht selbst im Herd. Du lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst doch selber reden, du lass dann keiner haben. Und deine Straße, wir waren nicht gespannt. Komm, jetzt hast du ein Verstand aus dem Land.